Der Keks-Podcast. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, servus, meine Freunde. Ja, ich nehme leider immer noch übers Handy auf. Ich wollte eigentlich mein H2N wieder reaktivieren. Aber, ja, irgendwie finde ich das USB-Kabel nicht. Und ich habe auch keinen Card-Reader. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe hier total viele Mini-USB-Kabel, aber die passen alle nicht. Das scheint, ach, keine Ahnung, was das für eins ist. Auf jeden Fall, ich finde irgendwie gerade kein passendes Kabel. Deswegen muss ich weiter mit dem Handy vorlieb nehmen. Aber was soll's. Ich sitze hier gerade am Schreibtisch und repariere meine E-Dampfe. Und zwar ist was total Bescheuertes passiert. Mir ist quasi die Coil, also der Verdampfer, durchgebrannt. Und das nicht einfach so während des normalen Gebrauchs, sage ich mal, sondern heute während einer Klausur. Das war total bescheuert. Ich hatte vor der Klausur Pause und habe mich so gewundert, was stinkt hier so die ganze Zeit nach Nuss, ja? Und ich hatte ein Baklava Pistazie-Liquid drin. Und ja, auf jeden Fall habe ich quasi die Dampfe ausgelöst, mehr oder weniger. Sodass sie die ganze Zeit gefeuert hat. Und das hat mir dann schon nicht gepasst, ist aber soweit nichts passiert. Aber ja, es war mir dann doch ein bisschen zu risky, sage ich mal. Weswegen ich quasi mich dazu entschieden habe, das Ding komplett auszuschalten. Und das Ding schaltet man aus, indem man fünfmal hintereinander, also schnell hintereinander, die Feuertaste drückt. Und ja, hab's dann ausgemacht, bin rein in den Klassenraum, hab mich zur Klausur gesetzt und ich denk mir, hab nur so gedacht, was stinkt denn jetzt schon wieder so eine Nuss? Ist vielleicht doch was ausgelaufen in der Tasche. Und ja, gucke halt, quasi meine Jackentasche oder meine Jacke hinunter und sehe auf einmal, es dampft aus der Jackentasche. Und dann habe ich dann da schnell reingegriffen und habe mir wirklich am Glas die Finger verbrannt. Ich nehme das Teil, ja, die Dampfe aus meiner Jacke und ja, das Ding war am Glühen wie sonst was. Also der Tank, der war richtig heiß. Und ja, sogar die Batterien waren heiß. Das konnte mir das überhaupt nicht erklären. Ich kann es mir jetzt auch noch nicht erklären. Auf jeden Fall, ja, habe ich da schnell so das Schlimmste verhindert. Der Lehrer hat zwar schon blöd geguckt, aber mein Gott, ich sag mal, sowas geht mir relativ hart am Arsch vorbei. So. Ich meine, ich hätte ja alternativ auch einfach quasi den Klassenraum abfackeln können damit. Ja, dann habe ich dann später mal geschaut und die Coil, also der Verdampferdraht, der ist so dermaßen überhitzt, dass die Watte da teilweise dran festgeschmolzen ist. Und ja, überhaupt nicht geil, meine Freunde, das sage ich euch. Jetzt bin ich hier gerade dabei. Ich habe mir dann noch einen neuen Draht geholt und quasi eine neue Coil gewickelt. Und ja, bin jetzt gerade dabei, das hier einzufriemeln. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nebenbei noch labert. Ich habe leider auch kein gescheites Werkzeug, mir das jetzt mal hier, ich sag mal so, hundertprozentig korrekt hinzubiegen. Das kotzt mich gerade auch wieder voll an. Aber naja, was soll's. So, hilft ja nichts. Ich muss irgendwie jetzt die Coil wieder reinkriegen. Ich meine, ich habe es auch vorher schon zigmal reinbekommen. Ja, ich habe ein Update über die Krankheitstage. Jetzt ein paar Leute mobilisiert, oder wir haben ein paar Leute mobilisiert, eines meiner Parallelklasse und ich. Wir werden das Gespräch mit der Schulleitung suchen, sich doch bitte eine andere Krankheitstageregelung für unseren Ausbildungsgang zu überlegen, weil der A, wie ich schon ein paar vorherigen Folgen erwähnt habe, nicht ansatzweise zeitgemäß ist und B, halt auch der Zielgruppe nicht entspricht. Wir wollen den quasi aufzeigen aus, ich sag mal, verschiedenen Bereichen der Zielgruppe, was eigentlich, also wer eigentlich die Benachteiligten sind. Das bin einmal ich, der mit Kindern vorher nichts zu tun hatte und jetzt dementsprechend ja, immunsystemtechnisch hart auf den Sack bekommt. Dazu haben wir noch eine Schwerbehinderte, die ihren Sonderurlaub, den sie bekommt, quasi zu ihrem Nachteil angerechnet kriegt. was auch nicht sein kann. Dann haben wir noch Mütter, die ihren quasi ihre die Krankheitstage der Kinder ja noch zusätzlich obendrauf haben, dieses nachteilig angerechnet bekommen. Das geht ja so auch nicht. Und ja, dann haben wir noch eine etwas jüngere, die halt nicht wie sonst von der Schule gewohnt quasi sich zu Hause um nichts kümmern muss, sondern ganz im Gegenteil, die auch schon einen eigenen Haushalt hat, überhaupt keine Zeit hat, sich irgendwie auszukurieren und mittlerweile seit 8 Wochen krank ist, weil sie nämlich Asthma bekommen hat. Und ja, das ist alles nicht so nice. Und ja, upsala, da ist mir gerade meine Wickelhilfe runtergerollt. Nimmt ihr hier überhaupt noch auf? Handy? Und hier, das ist ja die Tastensperre rein, macht, dass er einfach anbleibt. Ja, ich hoffe, der hat weiter aufgenommen. Ja, und jetzt wollen wir die halt mobilisieren. Und ja, haben jetzt auch schon einen Lehrer dabei, der sich auch noch auf unsere Seite stellen will. Das ist so ein Praxislehrer. Und ja, wir sind da recht optimistisch, dass eventuell was Gescheites bei rauskommt. Unter anderem, weil wir halt auch das, ich sag mal, Druckmittel haben, dass mehrere Leute sich in einem anderen Regierungsbezirk schon nach dem Schulplatz bemühen. Da gehöre ich unter anderem auch dazu. Und ja, also, ja, wir wollen halt einfach ein gescheites Gespräch und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Bin auf jeden Fall gespannt. Also ich habe jetzt die Coil soweit verbaut. Jetzt muss ich noch die überstehenden Drähte abschneiden. Das geht mit dem Seitenschneider echt scheiße, weil der viel zu klobig ist. Ja, das ist wieder echt mies. Das Problem ist, ich kann den so jetzt nicht zumachen, while ich sonst einen Kurzschluss in meiner Kiste verursache. Deswegen muss ich den jetzt irgendwie wegbiegen, dass es halt irgendwie passt. Und hier mal schauen, ob ich das irgendwie wegbekomme. Ja, also echt ohne Witz, wenn man selber wickelt, man sollte auf jeden Fall einen gescheiten Seitenschneider haben. Nicht diesen Standard-Seitenschneider, den man so im Haus hat. Weil die sind einfach zu klobig. Ja. Ja, außerdem auch hier das Licht. Ist echt mega suboptimal. So, drehen wir mal die Coil gescheit fest. Und jetzt gucke ich mal, ob ich es irgendwie mit der Pinzette irgendwie ab oder so weit gebogen bekomme, dass es halt irgendwie abbricht. Das sieht fast nicht danach aus. Ich spekuliere einfach, dass ich es ohne Kurzschluss zusammenbauen kann. Gucken wir mal gerade, wie viel Ohm wir haben. 0,33 Ohm. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wissen wir, das Ausglühen. Das ist jetzt natürlich blöd, was ich in meiner letzten Folge gesagt habe. Tritt jetzt quasi ein, dass ich euch nicht zeigen kann, wovon ich rede. Habe aber auch keine Lust, einen YouTube-Channel zu machen oder so, weil, ich sag mal, so sehr interessiert mich Stampfen dann jetzt auch nicht. Also es ist schon ein Hobby von mir und all sowas. Aber ich habe jetzt keinen Bock, darüber YouTube-Videos zu machen. Da gibt es schon genug andere Boys und Girls, die das tun. Ich glaube, hier kann man nochmal nachjustieren. So. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal langsam eine Terminfindung dann machen. Und ich, ey, ohne Witz, ich versuch's mal mit der Nagelschere hier irgendwie. Naja. Nicht ganz erfolgreich, aber auch nicht unbedingt nicht erfolgreich. Ja, das nervt halt wieder. Wenn du kein gescheites Werkzeug hast, dann macht Selbstwickeln echt wenig Spaß. Ich will euch gleich mal ein Foto zeigen von der zerbombten Coil und dann von der neuen. Die ist jetzt natürlich total verrutscht. Die habe ich jetzt echt nicht schön eingesetzt. Muss nochmal nacharbeiten. Aber ich glaube, das sollte jetzt erstmal so passen. Ich muss so gucken, dass ich den Verdampfertank da jetzt draufgeschraubt bekomme. Ne, der schleift. Schauen wir mal, ob er mich anmeckert. Ja, ich habe jetzt gerade 0,05 Ohm. Das ist so ziemlich unmöglich mit diesem Draht zu erreichen. Ja, jetzt kommt auch schon die Fehlermeldung, dass da was nicht stimmt, dass die Coil nicht richtig sitzt. Das ist jetzt, das ist sowas, das dauert jetzt, an sich dauert das nicht lange, ja? Also hier quasi eine Coil einzubauen, da Watte reinzuschmeißen und so, das dauert normalerweise echt nicht lange. Aber wenn man wirklich kein Werkzeug hat und dann mit dieser Scheiße jetzt hier rumhantieren muss, da geht echt mega die Zeit ins Land, ne? Normalerweise mache ich das Ding, zack, zack, mache ich das in 5 Minuten fertig, ja? Da kann ich mich wieder aufregen, ja. Ohne Witz. Da könnte ich mich echt wieder aufregen. Tja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme da mit dem Seitenschneider nicht richtig dran. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe aber auch nichts in diesem scheiß Licht hier. Ja, das. Na. Ich könnte mich schon wieder umdrehen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Schule da mal ein bisschen einlenkt, weil ich sag mal so, aktuell macht die Ausbildung überhaupt gar keinen Spaß. Wenn man quasi weiß, oh, man war zu oft krank, man muss das ganze Jahr noch machen, da denkt man sich halt, wozu gehe ich überhaupt noch zur Schule? Weil, ja. Ist halt so, ne? So, jetzt mal schauen. Jetzt habe ich das mal ein bisschen justiert. Ja, jetzt passt der Tank auch drauf. Ja, gut, dann können wir jetzt anfangen, den Draht auszuglühen. Das ist wichtig, um zu schauen, ob der Draht wirklich gleichmäßig von innen nach außen glüht. Oder ob der an manchen Stellen heißer wird als an anderen. Das sieht bis jetzt ganz okay aus. Ich gehe mal mit der Wattzahl hoch, machen wir auf 30 und dann leicht pulsen. Wow, das hatte ich noch nie, dass eine Coil wirklich beim ersten Mal gescheit funktioniert. Ja, cool. Jetzt habe ich natürlich vergessen, ein Foto von der neuen zu machen, aber ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das interessiert eh recht wenige Leute hier. So, jetzt nimmt man die Watte. Ja, und die Watte, die müsste man theoretisch auch speziell vorher bearbeiten. Das seht ihr aber jetzt auch nicht. Stellt euch einfach vor, ihr habt ein Wattewürstchen und ihr zupft das so dezent überall auseinander, dass ihr quasi aus dem Wattewürstchen eine Wattematte habt. Eine Wattematte. Wie witzig, Freunde. Da sind wir wieder die Wortspiele hier am Start, ne? Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, die Watte wirklich schön auseinander zu zupfen. Warum? Je besser und fluffiger sie ist, desto besser zieht sie das Liquid nach. Das ist besonders jetzt bei den kalten Temperaturen. Hier in Augsburg hat es immer noch Schnee, heute Morgen hatten wir minus 6 Grad. Ja, und da werden die Liquids halt mal schnell sehr dickflüssig. Ja? Und das schmeckt auf Dauer auch echt scheiße, das könnt ihr mir glauben, meine Freunde. Wenn da das Liquid nicht richtig nachzieht, das macht keinen Spaß. Das könnt ihr mir einfach mal glauben. So, jetzt habe ich hier die Watte. Ich komme mir so bescheuert vor, ihr seht nichts und ich erzähle, was ich hier mache. Was man eigentlich sehen müsste, um es nachvollziehen zu können. Aber was soll's. Content is King, oder? Gell? Hihi, witzig. So, ich ziehe jetzt quasi die Watte durch diese Spule durch. Ja, so. Nehme mir dann eine Schere und schneide quasi überschüssige Watte ab. Wie viel, das findet man raus, wie viel man da machen muss. Ich denke mir halt immer, Also bis zum Boden sollte die Watte schon noch kommen, wenn sie übersteht. Und danach ist es in meiner Meinung nach wichtig, die Watte auszudünnen. Da streicht man quasi mit einer scharfen Pinzette oder mit der scharfen Scherenspitze über die Wattenenden drüber. Also man legt sich da ein Stückchen auf den Daumennagel, ja, und franzt das einfach aus. Und danach schneidet man das rundherum ab. Also nicht ziehen, das, was man ausgedünnt hat, sondern schneiden. Weil wenn man dran zieht, dann dünnt man die Watte halt auch im Kern aus. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen, dass die Watte quasi im Kern, ich sag mal, etwas dicker ist als an den Enden. Die Enden dünnen wir aus, weil da das Liquid als erstes mit in Berührung kommt. Und quasi, ja, das Liquid halt nachzieht, quasi in den Wattekern rein. So, jetzt habe ich das hier ausgedünnt ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht schön gemacht, weil irgendwie merke ich, ich habe irgendwie keine Geduld. Naja, danach drückt man quasi das Ausgedünnte wieder so etwas zusammen. Also ein bisschen, dass es etwas dünner ist. Drückt man zusammen, zack, zack. Da ist jetzt noch ein kleiner Fussel, den werde ich jetzt gleich nochmal abschneiden. So. Na, ja, so. Genau. Schön zusammendrücken. Und da nimmt man eine Pinzette. Muss man nicht unbedingt, aber man kann mit der Pinzette, kann man quasi die Watte schon mal grob in dahin reinschieben, wo man sie haben will. So, drückt man die dann halt schön sanft runter. So, nicht stopfen. Es muss schön locker, fluffig alles sein. Es muss dicht sein, aber trotzdem locker. Ja, und das braucht echt ein bisschen Übung, Freunde. Ja, aber das hat man eigentlich schnell raus. Also ich bin jetzt da kein Pro drin. Aber meine Tanks sind dicht. Mein Liquid-Nachfluss ist immer gut. Selbst mit einem etwas dickflüssigen Liquid, also ein Liquid besteht in der Regel aus Propylenglykol und aus pflanzlichem Glycerin. Und wartet, Leute, ich muss mir kurz ein Aroma holen. Das will ich nicht. Einen Moment, Freunde. So. Genau, ich bestehe aus Glycerin und Propylenglykol und je mehr Glycerin, desto mehr Dampf hat man. Aber desto dickflüssiger ist das Liquid auch. Sprich, wenn es eh kalt draußen ist, dann ist der Nachzug halt echt schwierig, sage ich mal, um es nett auszudrücken. Also es ist wirklich sehr bescheiden. So, ich habe jetzt die Watte etwas nass gemacht und modelliere die jetzt noch ein bisschen. Bringen die halt nochmal an gewissen Stellen in Form. Und ja, bin dann fast auch schon fertig mit dem Ganzen. Ja, einfach schön modellieren. Man muss nicht unbedingt an Liquid sparen, wenn es am Anfang ein bisschen sifft. Das ist nicht so schlimm. Ja, das ist halt Hauptsache, die Watte ist schön angefeuchtet, bevor man den Tank voll macht. Dass man einfach vorher die Watte nochmal schön zurechtlegen kann. So. Und so. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch keinen Trouble mit den überstehenden Drähten. So. Ich glaube, das ist okay. Jetzt nehmen wir mal den. Also man könnte jetzt natürlich noch die, es stehen jetzt natürlich noch einzelne Fussel ab von der Watte. Die könnte man natürlich jetzt mit einem Feuerzeug abbrennen, muss man aber nicht, wenn man einfach ein bisschen Geduld hat. Dann geht der Wattegeschmack recht zügig vorbei. So, ich schraube jetzt mal den Tank auf, mache nochmal kurz einen Ohm-Check. 0,36 Ohm, alles klar. Liquid Control zumachen. Liquid Control sind die Schlitze, wo das Liquid nachläuft. Sollte man, wenn man den Tank befüllt, auf jeden Fall zu haben. Und dann fülle ich das Liquid jetzt ein in meinen Tank. Ich habe jetzt hier gerade Das Bang Juice Number One, das heißt Rainbow Bomb, wenn ich mich recht erinnere, hat das eine Erdbeerkopfnote. Ich bin mir aber gerade nicht mehr so sicher. Ich meine, aber es wäre Erdbeer. So. Ja, jetzt habe ich das befüllt. Das Ganze. So, ein bisschen dran ziehen, dass ein bisschen Liquid in den Kanal kommt. Und dann kann man langsam anfangen zu dampfen. Ich empfehle immer mit der Wattzahl niedrig zu gehen. Immer kurz zu drücken. Ja, dass halt nicht alles direkt verschwindet. Ich sehe jetzt aber gerade, ich habe jetzt hier auf einmal wieder gerade wieder 0,1 Ohm gehabt. Das kann nicht stimmen. Da stimmt wieder irgendwas mit den Drähten nicht. Das anscheinend der Draht hängt wohl anscheinend wieder irgendwo am Gehäuse dann. Kann ich mir beim besten Willen mal jetzt nicht vorstellen. Weil jetzt ist er wieder bei 0,35. Ja. Ja, und schon kann man das eigentlich dampfen. Das ist am Anfang noch ein bisschen blöd mit dem Wattegeschmack. Aber nach ein paar Zügen, wenn die Watte wirklich vollkommen durchgeweicht ist, dann schmeckt man das nicht mehr. Aber das dauert halt ein paar Züge. Ja, das kratzt dann auch noch ein bisschen im Hals, wenn da die Watte drin ist. Aber nun ja, was soll's. Ja, ich habe es jetzt gewickelt, habe eigentlich wieder nichts Großartiges erzählt. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden, werde noch ein Foto von der durchgebrannten Keule machen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Freunde. Einen schönen Tag noch. Heute ist Montag. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao.